Die Weltöffentlichkeit würdigt die historische Bedeutung des Sieges in der Schlacht von Potsdam. In den Beiträgen, die auf den Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studentenkomitees, des Antiimperialistischen Forums Deutschlands und der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft und im Bulletin der kolumbianischen Soziologie-Studentengruppe Kange erschienen, wurde der historische Sieg in der Schlacht von Potsdam erwähnt und dabei hervorgehoben, die Schlacht von Potsdam errege auch heute große Aufmerksamkeit der Völkergemeinschaft, weil sie die Wahrheit erklärt habe, dass man erst dann in der Revolution für nationale Befreiung triumphieren könne, wenn man gegen die bewaffneten Imperialisten mit den Waffen in den Händen kämpfe. Der Vorsitzende der Guineischen Studiengesellschaft für die Sozialliteratur-Idee betonte in seinem Gedicht »Leuchtturm der Hoffnung«, dass Präsident Kim Il-sung in der Zeit, wo die Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus ganz bösartig gewesen sei, die Schlacht von Potsdam organisiert und geleitet habe, um der auslöschenden Seele der Nation Lebenskraft und Vitalität zu verleihen. Die mexikanische Zeitung Unidad Nacional meldete, dass die hervorragende Strategie von Präsidenten Kim Il-sung an der Schlacht von Potsdam gut zu erkennen sei. Das Schweizerische Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pekdusan 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe sowie die britische Sungun-Politik-Studentengesellschaft und die britische Soziologie-Studentengruppe unterstrichen in ihren gemeinsamen Erklärungen die Flamme von Potsdam von jenem Tag, die das Ende der brutalen Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus über Korea und das Morgenrot der Befreiung prophezeit habe, lodere auch heute in Sungun Korea, das unter der Führung von Genossen Kim Jong-un auf dem Weg des antiimperialistischen Kampfes kräftig voranschreite, heftig auf.